Nun gut, also hier in der Fassung von 1963. Ich höre ihn kommen. Ziehen wir uns zurück. Gerd Michiel als Hamlet mit, naja, klar. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Der gute alte, nie erledigte Hamlet. Wobei Shakespeare zu hören liegt nahe, weil der Dichter, Schauspieler und spätere Mitbegründer des Globe Theatre seine Texte für das Theater schrieb. Alle 10 Tragödien, 5 Königsdramen, 12 Komödien und ein Fragment kommen in dieser Box auf den 40 CDs zusammen. Der Versuch, wie Herausgeber Peter Geier im Booklet meint, einen umfassenden deutschsprachigen William Shakespeare Hörspiel-Almanach zu bündeln. Von Hamlet, dem Sommernachtstraum, Othello und bis hin zu Romeo! Romeo und Julia in der Inszenierung des Berliner Rundfunks von 1949. Kann ich von hinnen, da mein Herz hier bleibt? Als Romeo Klaus Kinski. Still, was schimmert vom Balkon? Julia! Das Shakespeare-Hörspielarchiv zeichnet aber nicht nur ein halbes Jahrhundert Rundfunkgeschichte auf, sondern zeigt, wie sich der Sprechduktus der Schauspieler in der Annäherung an die klassischen Shakespeare-Texte wandelt. Klaus Kinskis rhetorisches Pathos, das er dem Romeo verleiht, oder die heute sehr historisch wirkende ausgestellte Dramatik, die Fritz Kortner dem König Lear in der 1958er-Adaption gibt. Dir und den Deinen bleibt als Erb auf immer dies zweite Drittteil unseres schönen Reichs. An Umfang, Wert und Anmut minder nicht, als was ich Gonrill gab. Zu hören sind übrigens in diesem König Lear neben Fritz Kortner, dem damaligen Schauspieler und Theaterregie-Giganten, Klaus-Jürgen Wusso, Heinz Drache und Bernhard Minetti als Narr. Ja, die Schauspieler der damaligen Zeit und ihre Geschichte. Kortner, Ernst Deutsch auf der einen Seite, Marianne Hoppe und Werner Kraus auf der anderen, um nur einige Namen zu nennen für die, die vor den Nazis ins Exil flüchteten und für die, die innere Emigration betrieben. Sie spielten in diesen Hörspielen die Abgründe der menschlichen Existenz. Und vielleicht war das alles ja auch nicht selten Spiegel derjenigen, die sich da vor den Mikrofonen in den Hörspielstudios nach 1945 wieder zusammenfanden. Wie gesagt, es ging um Gier, Gewalt, Macht, Treue und Verrat in diesen Texten. Warum traut Othello Desdemona nicht? Thomas Holzmann und Heidelinde Weiß in der Inszenierung des ORF. Ich hoffe, mein Gemahl hält mich für treu. Oh ja! Wie Sommerfliegen auf der Fleischbank, die im Entstehen schon buhlen! Oh! Vor allem in den 1950er und 60er Jahren wurde Shakespeare im Hörspiel inszeniert. Die zeitlich jüngste Produktion dieser Edition stammt von 2001. Ein Sommernachtstraum mit Felix von Manteuffel, Leslie Malton, Peter Lohmeier, Martina Gedeck und dem wunderbaren Hermann Lause als Zettel. Na, warum laufen Sie weg? Dies ist eine Schelmerei von Ihnen, um mich fürchten zu machen. Zettel? Du bist verwandelt? Was sehe ich an dir? Was du siehst? Du siehst deinen eigenen Eselskopf, nicht? Deutlich wird mit diesem William Shakespeare Hörspielarchiv aber auch, dass im Hörspiel aufregende Neuinterpretationen nicht mehr stattfinden. Anders als auf der Theaterbühne oder im Kino. Lars Eidinger, der den Klassiker in furioser Weise an der Berliner Schaubühne spielt, meint, in Shakespeare ist eben alles drin. Rolf Schneider schreibt im Booklet dieser großen Hörspieledition Gleiches, wenn er von den Stücken als Parabel spricht, in welcher wir Erfahrungen unseres Jahrhunderts finden. In einen solchen Kreislauf aus Habgier, Blut, Macht und Niedergang kann man in diesen 40 CDs sehr, sehr tief eintauchen.